Hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid. Kurz zum Ablauf, da kannst du gleich die erste Folie weitermachen. Müsste eine Inhaltsangabe kommen. Genau. Also ich habe, werde ziemlich viele Punkte anschneiden und die auch nur sehr, sehr kurz. Sollte irgendwas zu kurz sein und nicht ganz verstanden worden sein, könnt ihr auch während des Vortrags eine kurze Nachfrage stellen. Ich stecke da ziemlich in dem Thema drin seit Jahren. Es kann sein, dass Dinge, die für mich selbstverständlich sind, für andere ein bisschen schwieriger zu verstehen sind. Dann erkläre ich die auch gerne nochmal. Ansonsten, es beginnt mit dem Thema Fußlümmelei, was ja auch in der Überschrift schon zu entnehmen war. Das ist so die Entstehung von Fußball in Deutschland. Danach eben Fußball im Nationalsozialismus. Dann ein kleiner ist kurz, da geht es um die Wiedergutwerdung. Wiedergutwerdung ist ein Begriff von Eike Geisel, der damit den postfaschistischen Zustand in Deutschland bezeichnet hat, wie Deutschland eben nach dem Faschismus als Land wieder gut geworden ist. Und da geht es eben um die fußballerische Wiedergutwerdung. Dann geht es um die Hooligans, die sehr, sehr stark die deutsche Fankultur geprägt haben. Und danach geht es eben über um drei verschiedene Punkte von Antisemitismus im Fußball. Einmal über israelische Mannschaften, einmal über sogenannte Judenclubs, also über Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspurs, Tennis Borussia Berlin und Eintracht Frankfurt, die nur exemplarisch dafür sind. Es lassen sich noch ein paar mehr finden, aber daran kann man das exemplarisch recht gut festmachen. Und zum Schluss geht es um die Kritik am modernen Fußball und eben inwieweit in dieser Kritik auch antisemitische Ressentiments sich wiederfinden lassen. Und dann können wir auch anfangen mit direkt dem Thema Fußlümmelei. Ja. Und also ich halte ja auch noch andere, auch sonst Vorträge zu Popmusik. Dementsprechend komme ich nicht drum rum, auch ein bisschen Musik zu spielen. Ist die Frage, ob das funktioniert mit den Laptop-Boxen. Das werden wir jetzt gleich mal versuchen. Und es gibt einen Song von der Liga der außergewöhnlichen... Nee, der Liga der gewöhnlichen Gentlemen heißt die Band. Und bei jeder WM oder EM gibt es Fußball-Pop-Songs, die haben auch eingeschrieben. Allerdings haben sie über den Ursprung von Fußball berichtet und wie eben Fußball alles andere als ein deutscher Massensport war zu Beginn. Als Gegenmittel, ohne fette Beats und ohne Samba-Rhythmen, kommt das edle Klang für die Liga der gewöhnlichen Gentlemen daher. In dem Song Die Gentleman-Spiele verweisen sie auf die Ursprünge des Fußballs. Und dann können wir jetzt mal den Song abspielen, wenn das geht. Das so als kleiner Eindruck über die Fußlümmelei. Also Fußlümmelei war eben damals auch ein Schimpfwort, mit dem Fußball eben bezeichnet wurde. Weil nämlich, es gab in Deutschland einen Sport, der damals sehr, sehr populär war. Und das war das Turnen, das auf Turnvater Jahn zurückgegangen ist. Turnvater Jahn hat, kurz zur Biografie von ihm, er wurde 1778 geboren, ist 1852 gestorben. Und die Antifa Wunsdorf hat mal eine Biografie von ihm zusammengestellt. Und er wurde als Sohn eines Pfarrers von seinem Vater unterrichtet und dann später ein Gymnasiumsbesuch und das ohne Abschluss verlassen. Das benötigte Abitur, also er hat kein Abitur gehabt, hat aber dann noch bei verschiedenen Universitäten sich eingeschrieben und ist dann kurze Zeit später von diesen Universitäten eben geflogen, weil er kein Abitur hatte und sich da nicht wirklich benommen hat. Ohne eine Ausbildung hat er eine Stelle als Hauslehrer mit den Fächern Deutsch und Geschichte angenommen und hat dann Texte verfasst wie Patriotismus in Preußen. Wegen diesem Text wurde er dann erneut entlassen. Und in diesem Text war halt deutschnational sehr, sehr stark. Und um 1800 traf er erstmals auf Ernst Moritz Arndt und mit dem hat er seine Idee vom vereinigten Deutschland, das Deutschland war ja damals noch in zahlreiche Kleinstaaten aufgeteilt, entwickelt und präzisiert. Die Ideologie von ihm gedieh und 1808 verfasste Friedrich Ludwig Jahn dann das deutsche Volkstum und der Inhalt dieses Textes lässt sich am besten in einem Satz zusammenfassen, der eben aus dem Text stammt. Die Kleinstaaterei verhindert Deutschlands Größe auf dem Erdenrund. Wer seine Kinder die französische Sprache lehren lässt, ist ein Irrender, wer darin beherrt, sündigt gegen den Heiligen Geist. Wenn er aber seinen Töchtern Französisch lehren lässt, ist er ebenso gut, als wenn er ihnen Hurerei lehren lässt. Polen, Franzosen, Pfaffen, Junker und Juden sind Deutschlands Unglück. Das war eben, auf den geht eben die Turnerbewegung zurück. Und die Aussagen sind dann schnell in Vergessenheit geraten und verdrängt worden, als er dann eben mit seinem Hauptwerk 1816, das hieß die deutsche Turnkunst, die deutsche Turnerbewegung, die die Prinzipien frisch, fromm, fröhlich, frei hatte, veröffentlicht. Wenig später wurde dieses Hauptwerk dann von den deutschen Turnern als Kodex verwendet. Und heutzutage denkt bei dem Namen von ihm niemand mehr an Rassenideologie. Es werden mittlerweile Denkmäler nach ihm benannt, es gibt Plätze, es gibt Straßen. Und in Berlin gibt es auch das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion mit 20.000 Sitzplätzen, wo jetzt diesen Sommer zum Beispiel das Champions-League-Finale des Frauenfußballs ausgetragen wurde. Und es gibt immer wieder Kampagnen gegen diese Namen und gegen die Straßen, aber es ist meistens erfolgreich, weil die Ideologie, die bei dem Herrn sehr, sehr präsent war, immer wieder vergessen wird. Und Turnen war eben von ihm eine Form von nationaler Körperbildung, und zwar im doppelten Sinne. Einmal zur Bildung eines nationalen Körpers und einerseits zur Bildung der Körper der Nation. Also Turnen war eine Sportart, die in Deutschland erfunden wurde, um sie zu rüsten gegen die französische Herrschaft unter Napoleon, die man als Fremdherrschaft befunden hat und gegen die man sich gewehrt hat. Und in diesem Wehren gegen die französische Fremdherrschaft, die mit dem Code Civil daherkam und dementsprechend auch einen bürgerlichen Fortschritt gebracht hat, gab es halt sehr, sehr viel antimodernes und auch antisemitisches Ressentiment, wie zum Beispiel gegen die gesetzliche Gleichstellung von Juden. Anders als in England ist Fußball also in Deutschland nicht als Arbeiterkultur entstanden, sondern von allem im bürgerlichen Milieu. Da wäre jetzt die nächste Folie. Die bürgerlichen Werte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, aber auch das kapitalistische Leistungsprinzip haben für Juden gewissermaßen damals eine Utopie dargestellt, denn gegenüber der feudalen Gesellschaft in Deutschland war das für sie ein realer Fortschritt. Fußball war ein moderner Sport mit Wettbewerbsgeist, anders als beim Turnen, und stand damit diametral zur Ständegesellschaft, in der Juden unterprivilegiert und ohne Aufstiegschance waren. Detlef Clausen hat auch eben die englischen Werte wie Fairplay und Toleranz da sehr wiederentdeckt, die eben durch den Fußballsport vermittelt worden sind. Und genau das sind eben die Fußballer, die das damals gespielt haben, sind eben diese Gentleman-Spieler, von denen beschrieben wird, die sich eben von dem recht rüpelhaften Ton der nationalen Antisemiten eben abgrenzen durch ihren Fairplay- und Toleranzwert. In England, in Deutschland aber nicht. Also er ist halt in England in der Arbeiterklasse entstanden. In Deutschland wurde dann vom Bürgertum importiert und eben da auch sehr stark vom jüdischen Bürgertum, weil das jüdische Bürgertum an der deutschen Kultur nicht partizipieren konnte, auch an der deutschen Turnerkultur eben, was der leitende Sport war und dementsprechend sich sehr, sehr anglophil ausgerichtet hat. In Deutschland ist er eben aus dem bürgerlichen Milieu zuerst entstanden. Also die ersten Fußballvereine hatten auch sehr, sehr englisch klingende Namen, also auch da, wie in dem Song aufgezählt, FC Hamburgia, Fürst Vienna oder auch Tennis Borussia, was eher bürgerlich klingende Namen sind. Und das ist eben der große Unterschied zu Deutschland. Man sieht das auch teilweise noch in Deutschland an den Vereinen. Zum Beispiel gibt es in München gibt es zwei Vereine. Es gibt einen bürgerlichen Verein, FC Bayern München, und einen eher im Arbeitermilieu zu verordnenden Turn- und Sportverein. Der Turn- und Sportverein 1860 München hat eben erst 1912 mit Fußball angefangen, eben sehr spät, ist halt älter, weil er schon diese Turn- und Sportabteilung hatte. Aber diese reinen Fußballvereine, wie er der Bayern München ist, kam eben erstmal aus dem bürgerlichen Milieu. Mit Ausnahme von den Ruhrpott-Vereinen Schalke und Dortmund, die aber auch von Polen gegründet worden sind und eben andersweitig importiert worden sind, die Polen wiederum ja auch nicht tun konnten. Kein Problem. Eben einer dieser Fußballvereine, der auch heute noch Relevanz besitzt, weil die meisten von diesen Vereinen dümpeln irgendwo in der Fünftklassigkeit rum, ist eben der FC Bayern München. Darüber hat Dietrich Schulze-Marmeling ein Buch geschrieben, der FC Bayern und seine Juden, in dem das eben sehr, sehr beschrieben wird, wie in der FC Bayern München sich in dieser Zeit entwickelt hat. Und ich würde einfach aus dem Buch eine Seite vorlesen, wie eben der FC Bayern entstanden ist. Der FC Bayern der Jahre 1900 bis 1933 war ein, zumindest für die damaligen Verhältnisse, weltoffener und liberaler Club, in dem auch Juden eine Heimat fanden. Religiöse und nationale Zugehörigkeit spielten in seinen Reihen keine Rollen. Zu den Gründern der Fußballabteilung des Männerturnvereins von 1879, der Keimzelle des späteren FC Bayern, gehörte Walter Bensemann. Walter Bensemann ist auch der Gründer des Kickers, also der größten deutschen Fußballzeitung. Und Walter Bensemann ist damals auch durch Deutschland rumgereist und hat zahlreiche Fußballvereine gegründet und ist immer wieder nach England gegangen und hat versucht, da diese Fußballkultur von England nach Deutschland zu importieren und gilt deshalb als Fußballpionier. Auch der süddeutsche Fußballpionier und DFB-Mitgründer Gus Manning gab entscheidende Anstöße zur Gründung des FC Bayern und funktionierte in den ersten Jahren des Clubs mit seinem Freiburger FC als Pate. 1913 wurde Manning erster Präsident des Nationalen Fußballverbandes der USA und nach dem Zweiten Weltkrieg erstes US-amerikanisches Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees. Mindestens zwei der 17 Unterzeichner der Gründungsurkunde des FC Bayern waren Juden. Josef Polak, auch erster Schriftführer und erster Torjäger in der Geschichte des Clubs, und Benno Elkan, der später zu einem berühmten Bildhauer avancierte. Nur 3 Jahre nach seiner Gründung leitete der FC Bayern mit dem niederländischen Sportpionier Willem Hesseling einen ausländischen Präsidenten. 1911 wurde dann Kurt Landauer erstmals Präsident des FC Bayern München. Unter dem langjährigen Präsidenten Landauer errang der FC Bayern 1932 seinen ersten deutschen Meistertitel. Trainer der Meisterelf war der österreichisch-ungarische Jude Richard Dombi, der seiner Vorgänger Isidor Krishna, Leo Weiß und Karlmann Konrad waren Glaubensbrüder. Die Nachwuchsarbeit des FC Bayern wurde in den Jahren der Weimarer Republik maßgeblich von Otto Albert Behr geprägt. Unter dem Dach des Clubs kickten auch die Betriebsmannschaften der jüdischen Kaufhäuser Hermann Tietz und Ulfelder. Bensemann, Manning, Polak, Elkan, Landauer, Behr, Dombi, Kirschner, Weiß und Konrad waren nicht die einzigen Juden, die mit dem FC Bayern in irgendeiner Weise assoziiert werden. 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg führte eine Festschrift des Clubs namentlich 7 Bayern-Mitglieder auf, die Opfer des NS-Regimes wurden. Ein 8. Mitglied wurde vergessen. Mindestens 6 der 8 Opfer, darunter der bereits erwähnte Otto Albert Behr, sowie die Landauer Brüder Leo und Franz, waren Juden. Weiterhin heißt es, dass eine nicht unerhebliche Zahl alter und bewährter Mitglieder aus ihrem einstigen Vaterland und aus München vertrieben wurde. Sie mussten draußen sich neue Existenzen gründen und sind dadurch vielfach verloren gegangen. Bayern war zwar kein Judenclub, aber eben ein von Juden geprägter Verein und eben auch ein Verein, die modernen, liberalen Werte sehr, sehr stark gelebt hat und eben sich auch aus diesem Grund vom MTV abgespalten hat, dem Münchner Turnverein, wo sie einst die Fußballabteilung waren, bis sich 1900 im Café Gisela der FC Bayern gegründet hat. Bayern hat auch einen sehr starken Fokus auf die Modernisierung und Internationalität gelegt. Zum Beispiel haben sie sehr, sehr oft versucht, englische Trainer zu haben, weil sie eben der Meinung waren, dass den Sport aus England am besten ein Engländer lernen kann und die einfach ganz anderes taktisches Niveau haben als Deutschland. Man hat vor allem versucht, internationale Freundschaftsspiele auszutragen, die teilweise haushoch verloren gegangen sind, aber man war der festen Überzeugung, da lernt man deutlich mehr, wenn man gegen einen internationalen Verein verliert, als gegen den ersten FC Nürnberg 2-0 gewinnt. Und auch der Gedanke, dass die Spieler Geld für den Sport bekommen, damit sie nicht arbeiten müssen, mehr trainieren können und damit das Berufsspielertum zu schaffen. Aber auch da war der FC Bayern ein Wegbereiter, was ja auch ein Teil von der bürgerlichen Professionalisierung des Sportes ist. Und es gibt, hier ist dann bereits der Vorgriff auf die später erläuterte verkürzte Kapitalismuskritik. Und man muss eben da sehen, dass in der damaligen Feudalgesellschaft in Deutschland, also wir befinden uns ja vor 1918, vor der Weimarer Republik, eben der Kapitalismus und die bürgerlichen Werte mitnichten gegeben sind, sondern ein Fortschritt sind, der erst errungen werden kann. Man dementsprechend damals kapitalistische und bürgerliche Werte als Fortschritt betrachten muss und eben nicht als gegeben, wie es in der aktuellen Zeit zu sehen ist. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Kapitel, der Nationalsozialismus. Weil wir haben ein paar Folien vergessen, stimmt. Ist noch ein Bild, hier ist übrigens das entscheidende Tor zur Meisterschaft des FC Bayern 1932 und damals gab es noch viele Stimmen, die der Überzeugung waren, dass dieser Verein mit seiner Fußballkultur über Jahre den deutschen Fußball dominieren würde. Das war allerdings das Jahr 1932, ein paar Monate später sind die Nationalsozialisten an die Macht gekommen und ab dann war es eben vorbei mit der liberalen Fußballkultur und eben vor allem auch mit der jüdischen Fußballkultur beim FC Bayern München. Genau, das hier ist der Rekordmeister in den Zeiten des Nationalsozialismus. Ich glaube, ganze 7 oder 6 Mal in den 12 Jahren des Nationalsozialismus ist der FC Schalke 04 deutsche Meister geworden. Und es ist ein relativ prägnantes Bild aus dieser Zeit. Das haben allerdings auch alle Vereine damals machen müssen. Es gibt von allen Vereinen solchen Bildern. Es gibt dann auch eben Bilder vom FC Bayern München, der dann in seinem Wappen noch ein Hakenkreuz getragen hat. Und es ist auch überliefert, wie Kurt Landauer damals bei einem Auswärtsspiel des FC Bayern in Genf auf der Tribüne saß, bei dem Schweizer Exil sich befand und eben sehr starke Tränen weinen musste, weil er eine sehr emotionale Verbindung zu diesem Verein empfunden hat und auch immer gesagt hat, der FC Bayern München ist mein Leben, nicht zu niemand kann mich von diesem Verein trennen, und dann eben zu sehen, wie ein Hakenkreuz auf diesem Vereinsemblem sich befindet. Dann die nächste Folie. Dann eben die Zerschlagung des FC Bayern München. Wie schon gesagt, stand eben Bayern München für im Augen der Nationalsozialisten für einige Dinge, für Juden, Liberalismus und Modernismus, also auch für Professionalisierung von Fußball. All das war den Nationalsozialisten natürlich ein Dorn im Auge und wurde dementsprechend bekämpft. Und dementsprechend haben sie sehr stark darauf konzentriert, den anderen Münchner Verein zu stärken, nämlich 1860 zu München, Bayern München gleichzuschalten, was vergleichsweise lange gedauert hat. Also es ist nicht so, dass Bayern München sich nie gleichschalten hat lassen, was manche Bayern-Fans sicherlich heute gerne behaupten, weil sie es ganz gut macht, aber Bayern München hat eben sehr, sehr lange Widerstand geleistet und eine gewisse Widerständigkeit sich bewahrt. Und ein Zeichen dieser Widerständigkeit ist eben diese Szene aus dem Film, besagtes Auswärtsspiel in Genf, wo die Spieler nach dem Spiel zur Tribüne gegangen sind und sich alle bei ihrem ehemaligen Präsidenten, den sie immer noch mit Herr Präsident begrüßt haben, bedankt haben. Das sind die Spieler des FC Bayern München und das sind Gestapo-Männer, die damals immer mit auf den Reisen waren und eben dann auch den Spielern etliche Konsequenzen beschert haben nach dieser Aktion. Und die Nazis waren dem FC Bayern eben auch gegen Ende, trotz dieser Gleichschaltung, lange, lange Zeit sehr, sehr skeptisch und man hat auch lange eben versucht, den FC Bayern zu verhindern, dass er wirklich groß wird. Und das Ganze lief unter dem großen Kampagne des Amateursports im Nationalsozialismus. Das wäre jetzt die nächste Folie. Und dieses antimodernistische Ressentiment, das sich im Antisemitismus ja immer befindet, nämlich in dem quasi die Entwicklung der Moderne samt allen negativen Seiten auf Juden projiziert werden, hat sich natürlich in diesem Amateursportstatut sehr, sehr gut wiedergefunden. Die Professionalisierung von Fußball war den Nationalsozialisten Dorn im Auge, ebenso wie es dann in anderer, aber ideologisch verwandter Weise den heutigen Feinden des modernen Fußballs manchmal ein Dorn im Auge ist. Und die Kritik hat sich dahingegen eben auch heute noch niemals gegen die Abschaffung beispielsweise des Lohnarbeitssystems gerichtet, also eine Kapitalismuskritik stattgefunden. Stattdessen wurde vor allem kritisiert, dass die Fußballspieler für ihre Arbeit Geld bekommen. Allerdings bedeutet auch, dass sie für ihre Arbeit Geld bekommen. Sie sind gewerkschaftlich organisiert, sie sind versichert. Wenn sie sich verletzen, übernimmt der Verein auch die Fürsorge. Lauter solche Sachen sind im Amateursport nicht vorhanden. Also auch arbeitsrechtliche Dinge wurden eben damals bekämpft. Und in dieser Kritik findet sich eben sehr stark die Nationalsozialismus vorhandene Trennung zwischen schaffendem und raffendem Kapital statt, indem man eben ganz klar das Berufsspielertum als Teil des raffenden Kapitals, als des jüdischen Kapitals gesehen hat und eben auch immer versucht hat, das zu unterbinden und die Berufsspielerbewegung eben zu bekämpfen, was der DFB dankend angenommen hat, weil der damalige DFB hat dieses Berufsspielertum versucht zu bekämpfen und war natürlich dann dankbar, als er auf einmal eine Regierung hatte, die ihm dabei sehr, sehr gut geholfen hat. Das weiß man doch in Ordnung, dass ein Fußballspieler, der in der Bundesliga ausschaltet, der Mittelzahl Anspruch auf Arbeitslosen Geld hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Theoretisch ja, er hat einen Arbeitsvertrag. Hartz IV auch? Wahrscheinlich schon. Also es gibt tatsächlich Fußballspieler, das ist auch keine Seltenheit, dass Fußballspieler, die mit 17 Jahren den ersten Millionenvertrag bekommen, dann irgendwann mit 24 die Leistung nicht mehr bringen, ihr ganzes Geld aber schon ausgegeben haben, weil sie nie gelernt haben, mit dem Geld umzugehen, weil ein 17-Jähriger weiß nicht, was eine Million ist, kann das nicht einschätzen. Die dann, ja, aber die dann halt eben Arbeitslosengeld bekommen. Also Fußballspieler ist mittlerweile ein Berufsspieler. Es gibt auch eine Fußballspielergewerkschaft, die auch in den 90er Jahren sehr, sehr viele Fortschritte errungen hat. Zum Beispiel gab es da das legendäre Bosman-Urteil, dass nämlich damals im Fußballspiel der Vertrag abgelaufen ist, musste trotzdem eine Ablösesumme bezahlt werden. Sprich, Fußballspieler waren an den Verein gebunden, wenn der Verein die Ablösesumme zu hoch gesetzt hat. Bis es das Bosman-Urteil gab, dass Fußballspieler nach Vertragsablauf ablösefrei wechseln können. Was ja auch ein arbeitsrechtlicher Fortschritt für sie ist, weil sie dann eben nicht ewig an den Verein gebunden sind, bis sie freigekauft werden. Und zwar freigekauft zu einer Summe, die der Arbeitgeber festlegt. Also das ist im... Und das ist eben dieses Berufsspielertum. Da gab's, damals ist es eben entstanden. Und in Deutschland hat sich das Berufsspielertum etabliert mit der Bundesliga, indem man eine Berufsspielerliga geschaffen hat. Und damals gab es eben auch sehr, sehr viel Kritik an der Bundesliga, dass man eben nicht verstehen konnte, wie man den Sport zu einem Beruf machen kann. Und die Hauptkritik an der Bundesliga war eben der Stand des Berufsspielers. In der Bundesliga waren auch in der Geschichte alle Vereine Berufsmannschaften, mit einer Ausnahme. Darmstadt 98 war mal in der Bundesliga und hatte damals keine Berufsspieler, ist dann wieder sang- und klanglos abgestiegen. Ich habe das Jahr halt vergessen, was einfach daran lag, dass wenn die anderen Vereine fünfmal die Woche trainiert haben, haben die halt zweimal die Woche abends trainiert, weil die Spieler sonst arbeiten mussten. Und die Erkenntnis, dass Fußball nicht mehr klein zu kriegen war und die deutsche Turnerbewegung eben lange nicht mehr so groß war wie früher, war im Nationalsozialismus vorhanden und dementsprechend wurde das Amateurstatut quasi zur Regulierung des Fußballs eingesetzt, um den Fußball doch noch irgendwie im volkstümlichen nationalsozialistischen Gewand präsentieren zu können. Und dabei ist eben der Antisemitismus und die Feindschaft der Moderne tragende Figur. Also auch die Kritik am Berufsspielertum lief damals natürlich mit den entsprechenden Vokabeln ab von den gierigen, wuchernden Fußballspielern, die man ja auch heute immer noch in der antisemitischen Kapitalismuskritik findet. Und das antimodernistische Ressentiment, was eben damals seinen Ursprung nimmt, das findet sich heute immer noch. Später werde ich das noch bei Rasenballsport Leipzig nochmal erklären, wie sich das da findet. Und eben auch beim FC Bayern München. Als Beispiel kann man da die Toten Hosen nehmen mit ihrem legendären Bayern-Song. In dem Campino singt, ganz egal wie hart mein Schicksal wäre, ich würde nie zu Bayern München gehen. Trällert Campino und der Mob grölt es leidenschaftlich mit. Schließlich gibt es noch, um noch einmal die Toten Hosen zu zitieren, nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Cancela brachte es bereits 5 Jahren in der Düsseldorfer Monatszeitung Terz auf den Punkt. Nicht das tatsächliche Negative, das abstrakte, das objektive Kapitalverhältnis ist das Thema der Toten Hosen. Nein, das abstrakte wird konkretisiert und personalisiert im Lackstiefelclub FC Bayern München, um es so dann austreiben zu können. Ist das alte Lied, das notwendig falsche Bewusstsein, das wohl das Groß der Bayernhasse immer wieder anstimmt, dessen Refrain stets aufs Neue vom unverstandenen Zusammenhang zwischen Warenform und Denkform kündet und bei dem der Background-Core für die antisemitischen Untertöne sorgt. Denn so wie es außerhalb des Fußballs finstere Mächte wie soziale Kälte, Verrohung, schlechtes Essen, Kulturlosigkeit, Zersetzung, Künstlichkeit und die grenzenlose Dominanz des Geldes und Machtmissbrauch verantwortlich sein müssen, wird auch im Fußball, dessen notwendige Warenförmigkeit auf eine gemeine Verschwörung sinistrer Gestalten heruntergebrochen, die Namen und Anschrift haben müssen und deren Hauptsitz in der Säbener Straße 51 in München verortet wird. Dort, wo der FC Bayern München seinen Sitz hat. Dabei wäre es, folgt man den Toten Hosen, eigentlich ganz einfach, die vorgebliche Allmacht des Rekordmeisters zu pressen, wenn man denn nur wollte und nicht ständig den Versuchungen des Mammonismus erliegen würde. Denn muss denn sowas wirklich sein, ist das Leben nicht viel zu schön, sich selber so wegzuschmeißen und zum FC Bayern zu gehen. Wer das tut, handelt also moralisch verwerflich und ist gesellschaftlicher Müll, denn statt die wahren, das heißt immateriellen Werte des Lebens zu erkennen und nach ihnen zu leben, folgt er mit Berechnung dem allfälligen Ruf des Geldes. Warum das so ist? Diese lediglich rhetorische Frage haben sich die Hosen aber auch schon gestellt. Was für Eltern muss man haben, um so verdorben zu sein, einen Vertrag zu unterschreiben bei diesem Scheißverein? Das müssen dann wohl die Feinde des Volkes sein. Juden, Amerikaner, Bonzen oder was auch immer, bei deren Sprösslingen der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Als Judenclub werden die Bayern heute in der Regel nicht mehr beschimpft, aber die Ressentiments, die sich gegen sie entladen, greifen dennoch auf das Repertoire antisemitischer Topoi zurück. Das kommt eben später nochmal. Das ist jetzt relativ kompliziert, dieser Aspekt. Deswegen da die Frage, ob das alle nachvollzogen haben, weil der Bot. Ich auf der einen Seite beim Toten Hosen so den Campino Der ist ja Anhänger der englischen Fußballmannschaft. Ne, das ist FC Liverpool. FC Liverpool, also wenn ich ein Fan von FC Liverpool wäre, würde ich auch sagen, ich stehe mir zu Bayern München. Also das ist ja antisemitisch und sowas. Ja, weißt du, die Art und Weise, wie man sagt, dass man nicht geht. Also er singt ja, er ist ja Fan des FC Liverpool und sagt dann, er hat kein Problem, zu Manchester United zu gehen, was der Erzrivale von Liverpool ist, aber ein Problem, zum FC Bayern München zu gehen. Ich glaube kaum, dass der Campino weiß, dass er bei den München ehemals so ein jüdischer Verein ist. Nee, aber das... Ich glaube ich weniger, sondern auf der anderen Seite ist ja so ganz schön, die Geschichte von Bayern München heute anschauen, weil ich glaube, mit der Bönes und der Konsorten, da kann man die schon als Obergrund bezeichnen. Ja, aber eben diese, das ist halt die Kritik. Also man kann Bayern München für viele Dinge sicherlich hassen, so wie man alle Fußballvereine für Dinge hassen kann. Da schenken sich Fußballvereine in der Regel nichts. Und ja, aber es geht ja dann auf die Art und Weise. Also ein Problem mit dem Gewinnen wirklich hat Campino ja auch nicht, weil er sieht ja keine Verwerflichkeit darin, zu Manchester United und Real Madrid zu gehen, Rekordmeister in England. Und Erzrivale seines geliebten FC Liverpools, womit er ja auch seine Ideale verraten würde, weil er zum Erzrivalen geht. Das ist wie wenn jetzt irgendein VfB-Spieler zum KSC gehen würde, sofern er der KSC entsprechend guten Fußball spielen würde. Ja, und auch kein Problem damit immer zu gewinnen, weil Real Madrid gewinnt ja auch sehr, sehr häufig, 10-mal die Champions League. Sein Problem richtet sich alleine daran an die Künstlichkeit dieses FC Bayern und eben an die nicht dass eben Bayern ihm nicht als ehrlicher Fußballverein erscheint, weil Bayern sein Geld ihm nicht ehrlich verdient hat im Fußball und auch nicht ehrlich gewinnt, sondern eben über das legendäre Bayern-Dusel oder irgendwie auch vermutet wird, dass Bayern gekauft hat, sondern die Art und Weise, wie das Ressentiment, dass der Erfolg nicht einfach daran liegt, dass sie gute Spieler haben, sich die Spieler leisten können und kaufen, sondern der Erfolg irgendwelche finsteren Machenschaften zugeordnet wird und sich da eben das antisemitische Ressentiment wiederfindet, das dann auch komplett ohne Juden funktioniert, weil aber halt das gleiche Ressentiment ist, in dem Fall eben nicht die Juden getroffen werden, sondern ein Verein, bei dem man teilweise vergessen hat, dass er jüdisch ist. Kannst du vielleicht, könntest du mal sagen, von wann dieses Zitat von den Prognosen von Campino ungefähr ist? Ist es eher was Älteres? Es ist aus den 90ern. 95, 96, 97 ist das Lied. Also eigentlich was relativ neuer ist, ne? Ja. Ja, es ist auch tatsächlich, also ich war auch auf einem Tote-Hosen-Konzert, weil sie auf einem Festival gespielt haben, auf dem ich war. Der hatte dann eine Ansage über Mario Götze gemacht, wo er auch meinte, dass er den jungen Mario gar nicht verstehen könnte, wie er denn sein Leben so wegschmeißt. Wobei ich halt ehrlich sagen muss, Mario Götze ist jetzt, seit er zu Bayern München gegangen ist, 3-mal deutscher Meister geworden oder 2-mal. Auf jeden Fall jedes Jahr deutscher Meister, hat den Pokal gewonnen und war jedes Jahr im Champions League Halbfinale, während Dortmund gegen den Abstieg gespielt hat. Also, dass man als Spieler natürlich Champions League spielen will, ist total verständlich. Und auch, dass man als Spieler so viel Geld wie möglich bekommt. Weil, wenn ich für eine Firma arbeite, 2000 pro Monat bekomme, dann kommt eine andere Firma und sagt, du kriegst für den gleichen Job 1000 Euro mehr, dann wäre ich ja blöd, den Job abzulehnen, weil 1000 Euro mehr im Monat sind mehr Geld und daran ist ja nichts Verwerfliches. Und genau das ist dann halt eben eine Kritik, die man gegen das System als solches, dass es eben unterschiedliche Löhne gibt, unterschiedliche Bezahlungen, die Ungerechtigkeit entstehen könnte, richten könnte, wird dann eben gegen diesen konkreten Fall gerichtet. Und genau daran liegt halt eben das antisemitische Ressentiment, dass er dann eben diesen Modernismus und die schlechten Eigenschaften des Modernismus, der Modernisierung nicht als solche erkannt und kritisiert werden, sondern abgeschoben werden auf Sündenböcke, die dann eben in der Regel Juden sind, aber nicht unbedingt Juden sein müssen. Dann wären wir jetzt bei der Wiedergutwerdung. Das ist eben der Beginn der fußballerischen Wiedergutwerdung Deutschlands, nachdem der Fußball in Deutschland im Zeichen des Hakenkreuzes stand. Gibt es für mich vier Ereignisse, mit denen man diese Wiedergutwerdung festwerden machen lassen kann. Diese vier Ereignisse sind auch zusammen ein Titel eines Songs der Sportfreunde Stiller. 54, 74, 90, 2006. Das sind zwar nicht die vier WM-Titel, aber vier prägende Ereignisse für den deutschen Fußball. Nächste Folie. Zunächst Deutschland ist wieder wer, es erhebt sich aus der eigenen Asche und ist wieder fußballerisch jemand, nachdem sie 54 gewonnen haben. Dazu eine witzige Nebensächlichkeit, die Spieler 1954 waren aller Voraussicht nach gedopt. Man hat in der Kabine Methamphetamin-Tabletten gefunden, die damals im Nationalsozialismus an die Soldaten verteilt worden sind und den Namen Hermann Göring-Pillen getragen haben. Das wurde sogar offen zugegeben. Und was auch eben war, als nach der WM-Sieg die Nationalhymne gespielt worden ist, haben die Spieler natürlich aus Gewohnheit angefangen, die erste Strophe zu singen, woraufhin die Kapelle die Nationalhymne zu spielen abgebrochen hat. Und man darf auch nicht vergessen, dass 1954 beim Endspiel die ungarische Mannschaft, der Puskas, der sowieso nicht mehr zum Training erschienen ist, weil er mit dem Tag erzählt, den Daniel Benz zur Verfügung gestellt hat, lieber mit dem Tag erzählt spazieren gefahren ist, anstatt ins Training zu gehen. Ja. Also die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 ist auch ein bisschen schief gelaufen, glaube ich, oder? 20 Jahre später hat man dann dem wohl modernsten Fußball der damaligen Zeit, dem holländischen Football Total, die deutschen Tugenden Kampf, Blut, Schweiß und Tränen entgegengesetzt und eben dann einen eigenen fußballerischen nationalen Mythos geschaffen und eben diesen Kampfesgeist und diese ehrliche Arbeit des Blutes und Schweiß gegen den schönen Fußball gesetzt hat. Und damals gab es auch einen Song, was mittlerweile aus der Mode gekommen ist, was sehr, sehr schade ist, weil es gab einige Blüten, als Nationalspieler gesungen haben. Im Song ist das Text: Fußball ist unser Leben, wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. Einer für alle, alle für einen, wir halten fest zusammen. Und ist der Sieg dann unser, sind Freude und Ehre für uns alle bestellt. Was eben genau diese Tugenden nochmal als Songform sind. 16 Jahre später singen die deutschen Nationalspieler: Wir sind schon am Brenner. Was für Elf Freunde Chefredakteur Philipp Köster damals wie eine militärische Drohung klang. Und sie werden eben Weltmeister und Gesamtdeutschland wird eben vor allem Weltmeister, eben ein Jahr nach Ende der Teilung. 2006 ist dann die Welt zu Gast bei Freunden. Man darf endlich wieder entspannt Fahne schwenken und es heißt alle zwei Jahre bei EM und WM eben nun Schland auf den ganzen Straßen. Und Schland ist die Abkürzung von Deutschland. Also wenn man im Stadion, ist von Stefan Raab geschaffen worden, der hat das auch patentiert. Es kommt nämlich daher, dass man eben dieses Deutschland ruft und wenn man dieses Deutsch sehr verschluckt, dann kommt eben Schland raus. Und das hat er als Namen patentiert und verdient damit bei jeder EM und WM mehrere Millionen, weil es natürlich immer wieder Songs gibt, die diesen Namen benutzen und dann die Hälfte der Einnahmen an ihn abdrücken müssen. Und damit ist eben das fußballerische Nationalrahmengefüge, in dem sich jetzt die nächsten Jahre der Erzählung bewegen, wieder da und eben Deutschland wieder als Land, auf das man sich beziehen kann, ist. Deutschland ist eben nicht mehr das Land des Nationalsozialismus, sondern Deutschland ist ein wieder gut gewordenes Land, auch fußballerisch. Und parallel zu dieser Wiedergutwerdung, die dann auch natürlich in der Gesellschaft stattfindet, entsteht die deutsche Hooligan-Kultur, die die Fanszene damals, die heutige Fanszene nachhaltig geprägt hat und auch teilweise noch bis heute prägt, wie man beispielsweise in Dortmund, Aachen und Braunschweig sehen kann. Da wäre dann die nächste Folie. Ach ja, erstmal, das ist der Patriotismus von der WM 2010, vom entspannten Patriotismus, ein paar Bilder, wie das alles Hand in Hand geht. Und dann kommen wir jetzt zu den Hooligans bei der nächsten Folie. Das ist eine Auswärtsfahrt der Nationalmannschaft aus den 80ern. Man sieht hier sehr gut das Hakenkreuz, den Hitlergruß, hier auch noch ein Hakenkreuz. Wo man das Bild, glaube ich, noch länger anschauen würde, würde man noch ein paar Hakenkreuze mehr entdecken oder andere nationalsozialistische Symbole. Und die Länderspiele der Nationalmannschaft wurden eben damals zu Schlachtfahrten der Hooligans. Also es ist wirklich so, dass das teilweise kriegsartige Szenen war, besonders wenn es gegen England oder andere Staaten ging, Nationalmannschaften ging, gegen die man bereits im Krieg gekämpft hat, gegen Polen dann in besonderem Maße, sind die deutschen Hooligans hingefahren und haben wirklich alles auseinandergenommen und sich auch in der Tradition der Wehrmacht gesehen. Also es gibt dann eben auch Auswärtsfahrten nach Warschau gegen ein Länderspiel, von der berichtet wird, wie man sich halt in Warschau damit eingestimmt hat, dass man sich Wehrmachtskriegsheldgeschichten gegenseitig erzählt hat. Machen wir die nächste Folie. Und bei diesen Länderspielen der Nationalmannschaft zeigen eben die Hooligans in den 80er und auch 90er Jahren trotz aller Bemühungen, auch auf dem Rasen die Altlasten abzuwerfen, ein Gesicht, das eigentlich mittlerweile eine Maske tragen müsste. Dass der ideologische Bruch mit dem NS-Regime niemals komplett vollzogen wurde und ideologische Fragmente auch bis heute weiterleben, jedoch in der Maske der neuen der Demokratie tragen, also da auch das berühmte Zitat von Adorno, ich habe keine Angst vor der Rückkehr des Faschismus hinter der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr des Faschismus hinter der Maske der Demokraten, indem er eben genau das bezeichnet, über diese demokratische Maske, die die faschistische Ideologie gibt. Diese Maske wird eben nicht gebraucht bei den Hooligans, wird eben nicht getragen. Was eben sich damals auch eine Art Parallelkultur entwickelt, das scheinbare Tabu in der Gesellschaft, Dinge nicht aussprechen zu können, wird im Stadion außer Kraft gesetzt. Im Stadion haben die Hooligans die Vormachtstellung, es gibt kaum Polizei oder sonst was, die irgendwie ihnen gewahr werden können, sprich, sie können da tun und lassen, was sie wollen, können ihre nationalistischen Symbole zeigen und können dort eben auch problemlos nationalistische Lieder singen. Und dort entsteht dann eben auch das Gedankengut, was eben auch ein prima Nährboden ist für den Antisemitismus der Fußballszene. Weil da fangen eben, das ist der Ursprung des U-Bahn-Liedes, ich weiß nicht, kennt ihr das U-Bahn-Lied im Fußball? Eine U-Bahn bauen wir von, dann wird der Gegner eingesetzt, bis nach Auschwitz. Was tatsächlich gar nicht so wenig verbreitet ist. Also ich habe das, ich bin bei sehr, sehr viele Freunde von mir, von anderen Vereinen, fahre da manchmal mit. Und bis auf die Fanszene von Werder Bremen, wo ich war, habe ich das bisher überall gehört. Also das sind dann in der Regel, muss man schon fairerweise sagen, singen das nicht alle. Aber in der Regel wird sich daran auch nicht wirklich gestört. Das wird dann halt toleriert, dass es ein paar singen. Ähnlich eben auch dieses, wenn eine Mannschaft führt, dieses Sieg geklatscht, das dann im Stadion, wenn man ganz genau hinhört, selbst bei Sky hört man manchmal noch das Heil, das ein paar dahinterher rufen. Was halt eben auch eigentlich eben genau aus dieser Zeit stammt. Dann kommen wir zu den israelischen Clubs. Das ist ein Bild von einem Freundschaftsspiel von Maccabi Haifa. Das ist ein Spieler von Maccabi Haifa und dieses Spiel wurde eben gestürmt von Spielern, die diese Fußballer angegriffen haben. Das hier ist auch ein nigerianischer Fußballspieler, ich habe dessen Namen vergessen, der körperlich angegriffen wird, weil er für eine israelische Mannschaft spielt. Also eben da auch der Antisemitismus sich gar nicht so sehr darauf verschreift, sich gegen Juden zu richten, sondern es schon reicht, dass die Leute kein Problem mit israelischen Mannschaften haben. Reicht schon, um Opfer dieser Attacke zu werden. Ist das in Israel, oder? Nee, das ist das Sommer in Österreich. Es gibt in Österreich gibt es, ist sehr, sehr beliebt für Trainingslager. Eben auch aufgrund der Berge kann man da schöne Ausdauerläufe machen. In der Vorbereitung wird ja sehr, sehr viel auf Ausdauertraining gesetzt, dass man die ganze Saison Ausdauer hat. Und das wird dann in Österreich eben sehr, sehr gemacht. Und es gibt dann sehr, sehr viele internationale Mannschaften. Und da finden sich dann auch immer wieder absurde Freundschaftsspiele statt. Also da habe ich ja auch die gegnerische Mannschaft vergessen, weil es aber auch unrelevant ist, weil es auch keine organisierten Fans des Gegners waren, sondern einfach Antisemiten, die beschlossen haben, die israelische Spieler anzugreifen. Eine französische Mannschaft. Ja. Das ist so eine Palästinenserflagge. Genau, das ist eine Palästinenserflagge. Und das ist halt der gegnerische Verein. Und könnte Lille sein, wenn es eine französische Mannschaft ist. Ja, aber Cottbus hat eben da auch schon gespielt. Cottbus hätte gegen Maccabi Haifa spielen sollen, für diesem Freundschaftsspiel, weil eben diese beiden Mannschaften zufällig in dieser Region ihr Trainingslager hatten und dann kommt es immer wieder zu absurden Freundschaftsspielen, dass deutsche Drittligisten gegen Erstligisten aus irgendwelchen anderen Ländern spielen, einfach wenn man eben beide gerade da sind. Die Spiel wurde aber eben abgesagt, weil nämlich Inferno Cottbus sich angekündigt hat, zu dieser Reise zu kommen. Inferno Cottbus hat Stadionverbote, darf nicht mehr offen im Stadion auftreten. Es gelingt leider nicht so gut, weil Cottbus in Fußballligen spielt, in dem die Polizeipräsenz nicht so hoch ist und man sich einrichten kann, dass immer genau kontrolliert wird, dass die auch ja nicht alle reinkommen. Dementsprechend kann Inferno Cottbus meistens doch zu spielen oder fährt halt zur zweiten Mannschaft. Die haben sich eben angekündigt, haben auch angekündigt, die Juden anzugreifen, deswegen dieses Spiel abgesagt worden ist. Ein anderer Vorfall war Anfang der Saison beim Champions League Qualifikationsspiel von ZSKA Sofia gegen Ashdod, wo eben auch es zahlreiche antisemitische Ausfälle gab. Als Vereinsmannschaften repräsentieren die Teams bei internationalen Spielen immer auch das Land, aus dem sie stammen, also die gegenwärtige nationalstaatlich organisierte Form dieses Landes. So wird auch dann aus einem Champions League-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund das deutsche Finale. Das hat zur Folge, dass während der Champions League-Saison viele Leute ihr Ressentiment gegenüber Bayern München vergessen und dann eben für die deutsche Mannschaft sind oder eben für die andere Mannschaft, die weit kommt. Das hat dann eben auch Form, dass eben die israelischen Vereinsmannschaften, die wie Vereinsmannschaften in anderen professionellen Ligen komplett durchmischt sind, Spieler aus allen Nationalitäten haben, Vertretern des jüdischen Staates oder gleich alle Juden werden. Die antisemitischen und anti-israelischen Ressentiments, die in der Fanszene verbreitet sind, finden dann endlich ihr konkretes Objekt, das man in Europa sich meistens abstrakt suchen muss, weil es gibt schnell greifend einfach nicht so viele Juden, gegen die man sich konkret richten kann. Das Auschwitz-Lied wird gegen andere Vereine gesungen, aber die meisten anderen Vereine haben einfach keine jüdischen Spieler oder zumindest nicht in wirklich relevanter Anzahl eine jüdische Kultur. Und der angestaute Hass kann sich dann endlich gegen echte Juden richten. Und kombiniert mit den eben bei Testspielen nicht ganz so strengen Sicherheitsmaßnahmen, als wie man sieht, das ist ein Sportplatz und kein Stadion, ist es dann noch relativ leicht, eben seinen Antisemitismus endlich frei Bahn lassen zu können. Aber jetzt die nächste Folie nochmal. Das hier, ich wusste nicht, welches Bild nehmen soll, und habe dann mal ein Gegenbeispiel genommen. Das hier ist ein Deutscher, der in Israel sehr, sehr beliebt ist, was Fußball angeht, der es da auch sehr, sehr geschafft hat, dass man nicht von ihm glaubt, sich sehr, sehr schlau zu verhalten. Das ist Lothar Matthäus, der war in Deutschland Trainer, ist mit der israelischen Mannschaft aufgestiegen und den UEFA Cup erreicht. Und Lothar Matthäus war auch, wie die meisten Deutschen, die irgendwie in Israel sind, in Yad Vashem und hat sich da nicht zu Schulden kommen zu lassen, was man tatsächlich von ihm nicht denkt. Anders als beispielsweise die deutsche Nationalmannschaft, die 1992 da war und dann Aussagen dokumentiert sind wie Trainer, stimmt das denn wirklich, was uns erzählt wird? Trainer, ist das ein Denkmal für gefallene Soldaten? Und neben dann schon deutlich, mal positiv erwähnen kann. Dann kommen wir zur israelischen Nationalmannschaft, was die nächste Folie auch ist. Die israelische Nationalmannschaft wurde 1928 als Palestinian Football Association gegründet, bevor es den Staat Israel gibt, ist damals auch schon zur FIFA gegangen, hat es dann als Israeli Football Association neu gegründet und ist dann 1956 der AFC, der Asian Football Confederation, beigetreten. 1956 bei der WM-Qualifikation hätten sie eigentlich 3 Spiele bestreiten müssen. Das erste Spiel gegen die Türkei. Die Türkei hat sich geweigert anzutreten mit der Begründung, das sind Nationalspiele, wir treten nur gegen Nationalstaaten an, wir erkennen Israel nicht an. Indonesien hat das gleiche gemacht, der Sudan auch. Damit wäre Israel eigentlich qualifiziert gewesen, weil sie automatisch die Spiele gewonnen haben, weil sie mit 3-0 gewertet werden, wenn die Gegner nicht antreten. Die FIFA hat gesagt, das können wir nicht machen, wir können nicht eine Mannschaft einfach antreten lassen, die kein Qualifikationsspiel bestritten hat. Hat dann gesagt, ihr müsst gegen Wales spielen, die in der Europagruppe ausgeschieden sind. Da hat Israel dann verloren. 1974 sind sie dann aus der AFC ausgetreten, weil sie da auch dann an den Kontinentalwettbewerben teilgenommen haben. Immer wieder die Probleme gab. Also braucht man, glaube ich, nicht erklären, was das für Probleme waren. Kann sich, glaube ich, hier jeder denken. Und dann wollte die Israeli Football Association eben der UEFA beitreten. Das durften sie auch nicht. Da haben die Ostblockstaaten sich dagegen gestimmt. Dementsprechend war die israelische Football Association bis 1991 ohne Kontinentalverband. Sie hatte also keine EMs oder entsprechende andere Kontinentalwettbewerbe mitgemacht und musste bei den WM-Qualifikationsspielen immer in der Ozeanien-Gruppe antreten. Also gegen Australien, Neuseeland und andere Inselstaaten. Was also auch eine relativ weite Entfernung ist. Also Da gab es auch immer wieder, dass es immer wieder absurde UEFA- und FIFA-Regelungen gab, dass Israel keine Heimspiele austragen darf, womit dann immer wieder bestimmt wird, ja, es befindet sich gerade in einer Krisensituation, was auch de facto richtig ist, aber was halt ein permanenter Zustand ist und dementsprechend immer wieder für gewisse Phasen die israelischen Mannschaften ihre Spiele alle in Europa austragen mussten. Und mit Frankfurt gab es einige israelische Fußballspiele, weil es in Frankfurt eine relativ große jüdische Gemeinde gibt und man dann gesagt hat, okay, dann machen wir es wenigstens da. Ähnlichen Fall gab es witzigerweise auch mal für türkische Mannschaften. Da gab es dann das Derby zwischen Fenerbahce und Galatasaray in Berlin in einem komplett ausverkauften Olympiastadion. Das haben die israelischen Mannschaften leider nicht geschafft in Frankfurt. Und 1991 sind sie dann eben der UEFA beigetreten und sind seitdem UEFA-Mitglied und treten bei EM und WM-Qualifikationen an. Haben es sich allerdings nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Qualifiziert haben sie sich einmal 1970 bei der WM. Und es gibt immer wieder auf FIFA-Ebene eben eine Stimmung gegen die israelische Nationalmannschaft, wo dann eben der Antizionismus sich einfach auf fußballerischer Ebene ausdrückt. Zum Beispiel wird immer wieder in Erwägung gezogen, die israelische Nationalmannschaft auszuschließen. Es gibt immer wieder Kampagnen, die allerdings Gott sei Dank scheitern. Dann kommen wir zu den sogenannten Judenclubs. Die nächste Folie. Das ist das Stadion von Ajax Amsterdam. Das ist die Fankurve von Ajax Amsterdam. Das ist da keine Seltenheit, dass ein Davidstern gezeigt wird, dass jüdische Symbole gezeigt werden. Und dementsprechend haben diese beiden Vereine auf internationaler Ebene auch den Spitznamen Judenclubs bekommen. Da brauchen wir die nächste Folie. Anders als eben vorher bei den israelischen Mannschaften braucht es eben hier auch keine echten Juden, sondern Vereine, die in irgendeiner Weise eine jüdische Geschichte haben, werden zu Judenclubs gemacht, damit man den Antisemitismus dort auslagern kann. Das Ganze hat dann auch wieder einen umgekehrten Effekt, dass eben anders als bei anderen Vereinen, über das bezeichnet wurde, es eine relativ positive Selbstbezeichnung der Fans gibt. Also die Hooligan-Gruppe von Tottenham Hotspurs nennt sich Yid Army, die Fans von Ajax Amsterdam nennen sich Superjuden. Und womit dann auch das Ressentiment etwas entgegengesetzt wird, während es anderorts teilweise immer wieder versucht wird, einfach zu ignorieren. Und das kommt eben daher, dass die Stadt Amsterdam als das Jerusalem des Westens gilt und die Spurs eine große Anzahl von jüdischer Immigranten hatten, die aus dem Stadtteil East End, der in der Nähe von Tottenham liegt, zu den Spielen kamen. Beide Vereine wurden von der jeweiligen jüdischen Bevölkerung eben geprägt, indem es zahlreiche Spieler gab, wie zum Beispiel Eddie Hamel und Johnny Rock bei Ajax in den 30er Jahren oder auch Benny Muller und Siak Swart, die zusammen mit Johan Cruyff in Ajax den Football total zelebriert haben. Bei Tottenham gab es vor allem jüdische Mitglieder auf der Ebene des Managements. Und aufgrund dieser Nähe, also eben nicht Zugehörigkeit zu den ostdeutschen jüdischen Communities, galten beide Vereine schnell als Judenclubs und antisemitische Beleidigungen waren an der Tagesordnung. Und es lässt sich auch heute schwer nachvollziehen, was denn da wirklich zuerst war. Ob die Fans sich zuerst selbst so gesehen haben oder ob der Antisemitismus zuerst da war. Aber es gibt schon ein paar Anzeichen dafür, dass der Antisemitismus zuerst da war, weil die Tottenham-Fans begannen erst sehr spät, sich Yid Army zu nennen und haben da vor allem diesen Schimpfwort Yid zu hören bekommen, was ein englisches Schimpfwort für Jude ist, und haben dann irgendwann mal den Blog von Arsenal-Fans eingenommen und gesungen, Yid take the block, wo der Name eben zurückgeht, was dann eben auch die Reaktion auf den Antisemitismus war. Und diese jüdische Identität ist eben so selbstverständlich, dass zum Beispiel im Film Hooligans die Hauptgruppe von Hools die Tottenham Hooligans begrüßt mit "Leck mich doch, wenn ich gewusst hätte, dass wir zu einer Bar Mitzwa gehen, hätte ich mein scheiß Käppi mitgebracht." Und die Fans und Spieler von Ado Den Haag haben 2011, nachdem sie gegen Ajax gewonnen haben, in einer Kneipe, wovon es ein Video gibt, euphorisch gesungen Wir gehen auf Judenjagd. Also viele Spieler, Trainer und Fans zusammen. 2013 wurden die Tottenham Hotspurs bei dem Europa League Auswärtsspiel angegriffen in Lyon, wobei immer wieder der Hitlergruß gezeigt wurde und andere antisemitische Schimpfworte da waren. Und im April von diesem Jahr haben Fans FC Utrecht gesungen Meine Mutter war bei den Kommandos, mein Vater bei der SS, beide verbrannten Juden, den Juden brennen am besten. Also auf Englisch haben die das gesungen. Und eben auch gibt es einen relativ legendären Zusammenschluss. Die verfeindeten AS Rom und Lazio Huls, die sich eigentlich spinnefeind sind, haben sich in ihrer Geschichte einmal zusammengetan, um nämlich gegen die Tottenham-Leute anzugreifen, denn dann auch immer wieder antisemitische Aussagen beobachtet worden sind. Und da können eben die Fans mit einem positiven Bezug zum Judentum. In Deutschland gibt es so etwas auch, aber nicht ganz so verbreitet. Das ist die nächste Folie. Da gibt es eben Tennis Borussia und Eintracht Frankfurt. Während Tennis Borussia aus dem Antisemitismus zumindest teilweise versucht, Kampagnen gegen Antisemitismus zu machen und es da eine sehr, sehr starke Aktion gegen Antisemitismus gibt, findet sich das bei Eintracht Frankfurt relativ wenig und ist auch relativ, wird auch immer wieder in Vergessenheit geraten. Das graben eigentlich meistens nur die gegnerischen Fans von Offenbach auf, dass eben Eintracht Frankfurt Juden ist, wenn da antisemitische Schimpfworte kommen. Und Tennis Borussia ist auch ähnliche Geschichte wie bei Ajax Amsterdam, wie das eben entstanden ist, dass im jüdisch geprägten Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf, aus dem der Verein kommt, eben ein Verein gegründet wurde, 1902, die kameradschaftliche Vereinigung Ping-Pong-Gesellschaft Berlin. Moment, ich habe den konkreten Namen vergessen. Genau, die kameradschaftliche Vereinigung Borussia hat zusammen mit der Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft zu Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft Borussia sich fusioniert 1902. Und aus diesem Verein ist dann eben Tennis Borussia geworden. Und auf Tennis Borussia wurde auch in den 70er Jahren noch von einem Juden ziemlich stark geprägt, nämlich von Hans Rosenthal, Moderator von Dalli Dalli. Der war jahrelang Präsident von Tennis Borussia und hat auch eben das Thema Antisemitismus immer wieder zur Sprache gebracht, als er das eben thematisiert hat, als er sich gegen Tennis Borussia entwickelt hat. Gerade in den 80ern, als Tennis Borussia auch relativ erfolgreich im Fußball gespielt wurde und dementsprechend auch für die Hooligans ein gern gesehenes Ziel war. Hans Rosenthal wird auch heute immer noch geehrt. Der Trainingsgelände von Tennis Borussia befindet sich auf der Hans-Rosenthal-Sportanlage. Nach jedem Tor wird durch die Lautsprecher gefragt, wir sind der Meinung, das war, und das ganze Publikum grüllt Spitze und eben den Beruf aus der Show gezeigt. Und wenn die Anzeigetafel funktioniert, was in der 5. Liga bei TB eine Seltenheit ist, sieht man auch immer Hans Rosenthal rumhüpfen, was ziemlich schön ist. Und bei Tennis Borussia und Eintracht Frankfurt hat sich eine besondere Form von Antisemitismus entwickelt, eben auch wie bei Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspurs, bei der sich laut Florian Schubert vom Bündnis Aktive Fußballfans antisemitische Einstellungen von Zuschauerinnen, die keiner rechten Szene angehören, und Antisemitismus von neonazistischen Fans mit dem antisemitischen Verhalten von Fans verbünden, die eigentlich keine antisemitische Einstellung haben. Sprich, es gibt eben Antisemiten, die überzeugt ideologische Antisemiten sind, sich antisemitisch verhalten. Die Hooligans, die das eben damals geprägt haben. Ganz aber auch Leute, die eigentlich gar keinen konkreten Antisemitismus haben, aber kein Problem darin sehen, mitmachen. Und dieses U-Bahn-Lied wird halt zur reinen Herabwürdigung des Gegners. Und man vergisst diesen jüdischen Bezug. Die besondere Form des Antisemitismus könnte durch die Hooligans eben problemlos wachsen. Es gab keine wirkliche Gegenwehr im Stadion. Das entstand dann erst ein bisschen später, als es dann eine linkspolitische Ultrabewegung gab. Gerade durch dieses Wir und die anderen, das es im Fußball einfach zwangsläufig gibt, weil es gibt zwei Teams, die gegeneinander spielen und man ist entweder für das eine Team oder das andere Team, mit Ausnahme der Schiedsrichter-Ultras, der Hartmut-Kamp-Brigade, das es seit Neuestem gibt, das sind Schiedsrichter-Ultras, die fahren zu spielen und feuern den Schiedsrichter an. Was sehr, sehr witzig ist, weil sie haben ein Plakat, da steht Neutralität seit 2014. Man haben die ganze Zeit sich Abseitsfaden, mit dem sie rumwedeln. Aber das ist eben die Seltenheit. Ansonsten hat man eben ganz klar eine parteiische Seite. Man hat ein Wir und man hat die anderen. Und bei den Fans gesehen gibt es eben zwei Möglichkeiten, um diese Hierarchisierung darzustellen. Und man will ja gegen die anderen gewinnen. Sprich, entweder gewinnt man, weil man besser ist oder weil man schlechter ist. Wenn man den anderen sowieso schon abwertet, und das Ganze seinen Ursprung nimmt in einer Fanszene, die von Nazis geprägt ist, dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass diese Nazis Antisemitismus als Teil der Abwertung benutzen, weil sie, für sie Jude ein Schimpfwort ist. Und das Ganze ist dann eben vorhanden und bleibt dann da und verliert auch irgendwann den Bezug zu den konkreten Symbolen des Judentums und auch zu irgendwelchen Juden überhaupt. Zum Beispiel ein Beispiel 2008, die Auswärtsfahrt des VfB Stuttgart nach Hoffenheim, da haben zwei Busse das U-Bahn-Lied gesungen und man kann Hoffenheim, glaube ich, keinerlei jüdischen Bezug irgendwie nachweisen. Höchstens über die verschwörungstheoretische Ebene, dass Dietmar Hopp als reicher Mann Jude sein muss. Dietmar Hopps Vater war ja auch bekannterweise bei der SA relativ oberst hier in Hoffenheim, wenn das ist. Also genau das Gegenteil. Und dieses U-Bahn-Lied wurde genauso gesungen wie Dietmar Hopp für Jude. Und diese Gesänge und Parolen haben ihren Bezug zum Judentum, zu den Juden und auch zu antisemitischen Stereotypen verloren, ähnlich wie in Tottenham oder Amsterdam, und sind zu bloßen Herabwertungen des Gegners verkommen. So zum Beispiel haben einige Offenbacher-Fans, gibt es auch ein Video davon, als Offenbach gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt gespielt haben, als ein ganzer Offenbacher-Block Judenschweine, Judenschweine, Judenschweine grölt. Das ist keine Seltenheit bei diesem Aufeinandertreffen. Und wird auch von einigen Leuten gerufen oder zumindest geduldet, die sich definitiv nicht als Antisemiten sehen. Anders als überzeugte Neonazis, die den Antisemitismus vor sich hertragen und sich stolz darauf beziehen, machen die das Leute im Widerspruch zu ihrer eigentlichen Behauptung, nicht antisemitisch zu sein. Und es gibt auch einfach, kann ja auch keine Antisemiten mehr geben, denn man hat in der Schule gelernt, dass man in Deutschland kein Antisemit sein darf und Antisemitismus nämlich der Völkermord an 6 Millionen Juden ist. Und wenn man dann keine 6 Millionen Juden mehr umbringt, kann man auch kein Antisemit mehr sein. Man darf den Antisemitismus also nicht mehr einfach so offen ausleben und dementsprechend muss man sich eben die Projektionsfläche suchen. Jürgen Elsässer und Ken Jebsen haben die Rothschilds als Projektionsfläche genommen, andere Friedensbewegte haben den Staat Israel genommen, der die Gefahr für den Weltfrieden ist, was man dann mit allerletzter Tinte nochmal betonen muss. Und in Offenbach hat man eben den Judenclub Eintracht Frankfurt, gegen diesen sich der Antisemitismus richtet. Und es funktioniert auch in der Arbeit gegen diesen Fußball-Antisemitismus sehr, sehr schwierig, dem mit einer bloßen Kritik des Antisemitismus zu entgegentreten, weil die Leute darin einfach nichts Antisemitisches sehen. Für sie ist das komplett losgelöst, für sie ist es einfach eine Herabwertung und überhaupt kein Bezug. Das Ganze hat dann wieder Rückwirkung natürlich in die Gesellschaft, weil eben diese ausgelebte Sachen im Fußball natürlich nicht im Stadion bleiben, sondern aus dem Stadion wieder in die Gesellschaft kommen. Und das ist eben ein Grund, dass sich der moderne Fußball, in der modernen Fanszene sehr, sehr viel Antisemitismus befindet, wie das eben über die Hooligans sich da verbreitet hat, wenn eben sich an israelischen Clubs, an Judenclubs festmacht. Ich habe eine Frage, was bedeutet moderner Fußball? Moderner Fußball ist ein Kampfbegriff, der niemand weiß, was moderner Fußball ist. Das ist das Ding. Aber es gibt immer wieder Kampagnen, bei denen heißt, gegen den modernen Fußball. Und mit modernem Fußball verbindet man all das, was schlecht ist am Fußball. Das ist die Kommerzialisierung. In der Regel wird das als Kommerzialisierung gesehen. Man sieht auch immer, es ist einfach ein Feindbild, in dem man all das, was man im Fußball kritisiert, auf das projiziert man das. Das ist der moderne Fußball, gegen das, den wir wollen, den Fußball in seiner Ursprungsform. Du hast ja Alternative zum modernen Fußball. Es wird Turnen oder Amateursport scheinbar. Also das ist doch tatsächlich nicht da. Es gibt auch keine konkrete Alternative. Es wird auch nicht gesagt, wo denn dieser moderne Fußball beginnt. Also weil Trikotwerbung gibt es seit den 70ern. Seit den 60ern werden Spieler in Deutschland bezahlt, in anderen liegen schon länger. Es gibt keine konkrete irgendwie Benennung, wo denn das Ganze beginnt, auch gar nicht, was denn das ist. Auch fehlt dieser Kritik irgendwie, die ja berechtigt wäre. Also man kann, Fußball ist halt Teil des Kapitalismus, man kann ja den Kapitalismus kritisieren, man kann eine Kapitalismuskritik üben, aber in dieser Kritik am modernen Fußball wird eben nicht, dass der Kapitalismus problematisch für den Fußball ist, dass die Fußballvereine sich zu Unternehmen entwickeln. Das verliert halt vollkommen an Bedeutung, sondern man sagt halt gegen den modernen Fußball. Ist das also dem Augenblick, wo die Großfußballer da von diesen Zeiten an Nee, das ist eine Vermutung von mir, ob ihr das meint. Es gibt niemand, also diese, es gibt T-Shirts, die heißen gegen den modernen Fußball. Und also das steht einfach gegen den modernen Fußball drauf. Man findet das bei jeder Ultragruppe im Sortiment. Muss nur mal gucken, dass die irgendein T-Shirt, das heißt gegen den modernen Fußball. Aber dass irgendwer sagt, was denn dieser moderne Fußball ist, was damit gemeint ist, wird halt nicht gesagt. Man sagt einfach der moderne Fußball. Und es gibt... Ja. Also als Gegenentwurf wird oftmals von den Ultragruppen dann eben dieser reine traditionelle Fußball benannt, wie jetzt zum Beispiel eben Vereine wie Schalke oder Dortmund, dass man eben noch ein Arbeiterverein war. Also sprich, wenn man es runterbricht, kann man das im Endeffekt auf diesen grundehrlichen deutschen Fußball beziehen. Also man wünscht sich quasi wieder Verhältnisse wie früher. Und dann ist das die Absurdität des Ganzen ist ja, dass die Verhältnisse von früher, also wenn man nur ganz kurz zurückblickt, dann sind die Verhältnisse von früher die 80er Jahre, also die Zeit, in der die Hooligans den Fußballfans dominiert haben, an dem im Stadion Hakenkreuze gezeigt worden sind, oder die Zeiten des Nationalsozialismus, und auch davor war Fußball, gab es halt einfach viele Dinge, die an Fußball kritisierenswert sind, also das Frühe wird halt eben so als Gegenentwurf hochgehalten und heroisiert, ohne dass es halt konkret benannt wird. Was man eben auch gar nicht wirklich muss, weil es ist ja keine Kritik, sondern eigentlich ein bloßes Ressentiment. Und dieses Ressentiment lässt sich am besten gegen den Fußballverein Rasenballsport Leipzig festmachen. Das ist die nächste Folie. Ah, ich habe schon wieder eine Folie vergessen. Das ist noch ein Beispiel für Fußballantisemitismus. Das ist gegen Dynamo Dresden gerichtet. Also Dynamo Dresden hat keinerlei jüdische Tradition, es gibt in Dresden keine jüdische Gemeinde. Dennoch wird von Cottbus-Fans, Inferno Cottbus, der Gegner als Juden beschimpft, mit dem Logo von Dynamo Dresden als D. Nochmal die nächste Folie. Genau. Das ist eine riesige Kampagne gegen den Verein Rasenballsport Leipzig. Und diese Kampagne findet sich deutschlandweit in allen Stadien, also da waren sich auch fast alle Fans einig irgendwie, dass dieser Verein böse ist. Und es polarisiert nichts mehr in Fußballfankreisen so sehr wie der Einfluss des österreichischen Brauseherstellers auf den Leipziger Zweitligisten mit Namen Rasenballsport. Und der Vorwurf, der immer kommt, ist, es geht Rasenballsport Leipzig um nichts anderes als um maximalen Gewinn und sei dementsprechend kein Fußballverein, sondern ein Unternehmen. Was dann dementsprechend völlig absurd ist, wenn man sich mal alle Profivereine anguckt. Das sind halt alles Unternehmen. Die haben eine riesige Merchandise-Abteilung, über das sie Geld verdienen. Die haben teure Stadionpreise, über das sie Geld verdienen. Die sind ein Unternehmen mit Angestellten, die sie bezahlen müssen. Sie müssen Ordner, Spieler, Trainer etc. pp. Bezahlen, sie müssen die Miete fürs Stadion bezahlen, Instandhaltungskosten, das sind alles wirtschaftliche Unternehmen und ihnen geht es natürlich darum, so viel wie möglich zu verdienen. Auch wenn man sich mal die Begründung hört, warum denn Vereine wie Borussia Mönchengladbach unbedingt die Champions League wollen, gibt halt ein paar Millionen mehr als die Europa League. Also sind einfach Unternehmen, die einen bestmöglichen Gewinn erzielen wollen. Und darin unterscheidet sich kein Fußballverein vom anderen. Und ganz perfide ist dann auch an dieser Kampagne immer wieder, dass diese Kritik unterscheidet zwischen Unternehmensvereinen mit Tradition und Unternehmensvereinen, die keine Tradition haben. Weil die Kritik richtet sich dann gegen Rasenballsport Leipzig, das aber Bayer 04 Leverkusen den Firmennamen im Namen trägt. Rasenballsport Leipzig, um geht das ja durch den Namen Rasenball. Dass dann irgendwie VfL Wolfsburg, wo jeder weiß, die sind auch nur deshalb erfolgreich, weil halt VW da ein großes Interesse daran hat, dass die erfolgreich sind. Das fällt halt vollkommen aus der Kritik hinaus, weil die Vereine seit über 20 Jahren in der Bundesliga und im Profibereich aktiv sind. Wolfsburg wurde auch oft mit einbezogen. Aber in dieser Kampagne explizit nicht? Nee, aber das ist ja was anderes. Also manche sagen ja, das hat mit Leverkusen angefangen. Dann kommen aber andere und sagen, ja, aber das ist was anderes, die gibt es jetzt schon, solange die haben Tradition. Das ist dann Wolfsburg sozusagen der Beginn des Bösen. Ja, und diese Kampagne, also diese Kampagne hat auch explizit im Ankündigungstest selber unterscheidet zwischen Wolfsburg, weil nämlich Wolfsburg halt ein Fußballverein ist, wo halt VW ihn unterstützt, weil es ein lokales Unternehmen ist, was im lokalen Fußballverein unterstützt. Aber da schickt dann halt auch wieder ein Was da jetzt der Unterschied ist, ob das Unternehmen von vor Ort kommt oder von ganz woanders, woher kommt der Fußballverein und Stütz, ist halt auch eben nichts als das Ressentiment, was den Unterschied macht, weil es de facto Unternehmen ist, beschließt, einen Fußballverein zu unterstützen. Ob das jetzt lokal ist, vor Ort ist oder aus sonstigen Gründen, spielt aber ja eigentlich keine Rolle. Und diese Kampagne wird eben explizit gesagt, nee, unsere Kritik richtet sich gegen Rasenballsport Leipzig. Man kann auch die Ursprünge schon früher suchen. Eintracht Braunschweig gehörte mal Jägermeister, hatte deshalb orangene Trikots. Borussia Dortmund, der Verein, der als Gegenentwurf gilt, ist an der Börse dotiert. Die hatten mal eine Zeit lang als Logo einen Löwen, wegen Samsom-Tabak. VfL Bochum hatte mal eine Zeit lang in den 90ern sehr, sehr witzige Trikots, die waren zur Hälfte blau, was die Vereinsfarbe ist. Zur anderen Hälfte waren sie Regenbogenfarben, wegen Farberlotterie, was der damalige Sponsor war. Bayern München hatte mal, hat aktuell schwarze Trikots mit rosa Adidas-Streifen. Der Sponsor ist T-Mobile. Also das lässt sich dann einfach bei jedem Verein finden, wie wenn man irgendwelchen Sponsoren Zugeständnisse gemacht hat. Wird aber dann eben hier nur auf Rasenballsport Leipzig spezifiziert. Also Red Bull. Also Red Bull, und es wird halt eben... Also nee, der Name, es gibt Red Bull... Es ist, hier ist auch das Logo. Auch den, das alte noch. Das mussten sie ändern, weil eben das zu ähnlich am eigentlichen Red Bull-Logo war. Es gibt Red Bull Salzburg und New York Red Bulls. Dadurch, da gibt es keine Regelung. Aber es gibt eine Regelung, dass man Vereine nicht nach Unternehmen nennen darf. Bei 04 Leverkusen ist da eine Ausnahme, weil es als Betriebssportmannschaft begonnen hat und sich professionalisiert hat. Was auch völlig willkürlich und völlig abstrus. Und die einzige Begründung ist, die machen das halt schon ein paar Jahre länger. Und Rasenballsport ist dann eben, der offizielle Vereinsname, der eben dieses Kürzel RB hat. Aber der heißt nicht Red Bull Leipzig. Nee, er heißt Rasenballsport Leipzig. Aber das soll die Red Bull Leipzig sein? Also die Red Bull Leipzig ist halt, also es gibt, die Gegner sagen halt meistens Red Bull. Also alle Leute, die es kritisieren, sagen halt Red Bull. Die Fans auch. Und manche Fans auch, ja. Und die Gegner sehr selbst. Es gab auch mal eine Ultra-Gruppe, die hieß Ultras Red Bull oder Red Bull Ultras? Ich weiß nicht mehr, was genau. Ultras Red Bull, und die haben halt Sticker gehabt, wo drauf stand: Red Bull verleiht Prügel. Das war ja, das war ironisch, das war Spaß. Nee, das war keine Leipzig. Das war ein Hallenser. Ja. Aber ich fand das so sehr, sehr schön eigentlich. So diese, ja. Die Red Aces haben das halt auch. Und es gibt auch. Was auch immer wieder anders behauptet wird, wird immer behauptet, es gäbe bei Rasenballsport keinerlei Fußballkultur, sondern es wäre alles gekauft. Aber es gibt halt die Red Aces, eine Ultragruppe, die sich weigert, den Namen Red Bull Arena zu sagen und sagt, das heißt für ein Zentralstadion. Was eben auch eine Form von faninternen Protest ist, der sich überall findet. Und das Besondere daran ist halt eben, dass eben genau diese Kritik, die sich an einem abstrakten System richtet, eben hier konkretisiert wird und an einem Schuldigen festgemacht wird. Man hat halt eben, anstatt zu sagen, so ja, alle Vereine sind am Unternehmen interessiert, der ach so linke Fußballverein St. Pauli ist der Verein, der den drittgrößten Merchandise-Umsatz macht, nee, viertgrößte, nur Bayern, Schalke und Dortmund sind davor. Dieser Totenkopf ist patentiert, es gibt Ketchup-Flaschen mit Totenkopf drauf, es gibt Zigaretten mit Totenkopf drauf, es gibt verdammte Toaste, die diesen Totenkopf und Frühstücks-Ding brennen, das findet man bei jedem Verein, also man muss nur mal die Merchandise-Verein Abteilung von irgendeinem Verein angucken oder generell, ich meine, irgendeinem Profiverein angucken, da geht es natürlich hauptsächlich ums Geld, was natürlich vollkommen logisch ist, wenn man das Geld halt braucht. Und diese Kritik am Abstrakten wird dann dabei halt konkretisiert. Und das Ganze hat dann halt auch immer wieder, greift immer wieder zurück auf auch eine wirklich nationalistische Rhetorik. Es ist immer, von Schädlingen ist oftmals die Rede. Oder auch Union hatte eine Kampagne, die hieß Rattenballsport Leipzig, in der halt eben die Fans und Spieler von Rasenballsport Leipzig entmenschlicht worden sind. Und diese Kampagne Nein zur RB erklärt eben auch immer wieder, wir tun nichts zwischen guten und bösen Investoren unterscheiden, machen das aber eben dann genau doch. Für uns ist RB Leipzig nur ein Teil des heutigen kommerziellen Fußballs, ein Fußball, der sich im Rahmen kapitalistischen Resten bewegt. Wir verwehren uns zwischen sogenannten bösen und guten Investoren zu unterscheiden, sagen sie. Und dann kommt, dennoch gibt es für uns Unterschiede in der Art und Weise des Engagements von Red Bull und zu anderen Werksvereinen wie Leverkusen und Wolfsburg. Also, und das zieht sich dann eben immer wieder durch. Besonders prägnantes Beispiel ist der Dortmunder Rapper M.I.K.I. ist Fan des BVB, ist der einzige deutsche Verein, der an der Börse notiert ist. Also de facto auf dem Papier ein Unternehmen ist, in juristischen Gründen. Und er hat dann diese Textzeile: Wegen euch befindet sich die Tradition im Abstiegskampf. Was super abstrus ist, weil Rasenmarsch für Leipzig kann überhaupt nichts dafür, dass die Traditionsvereine im Abstiegskampf sind. Es liegt daran, dass sie teilweise verheerende wirtschaftliche Fehler gemacht haben. Also ich selbst gehe zu einem Fünftligisten in Berlin, Tennis Borussia. Das ist auch ein Traditionsverein, der mal in der Bundesliga war. Die sind halt in der fünften Liga, weil sie Scheiße gebaut haben. Die sind halt mehrmals Konkurs gegangen. Die haben halt gedacht, ey, wir steigen auf, haben viel Geld in die Hand genommen, sind auf einmal doch nicht aufgestiegen und sind dann abgestiegen. Und das findet man halt bei Rot-Weiß Essen, das findet man bei allen sogenannten Traditionsvereinen, dass da irgendwann auch mal, bei sehr, sehr vielen mal Präsidenten dann mal Präsident waren, die einfach völligen Quatsch gemacht haben. Und dementsprechend ist halt einfach, ja, ist teilweise schade, weil die teilweise schöne Stadien haben, aber da kann halt Rasenballsport Leipzig nicht dafür, weil Rasenballsport Leipzig, der nicht gegen, nicht deshalb scheiße bauen, weil Rasenballsport Leipzig das tut. Und bei dem Songwriter kommt auch immer wieder die Formulierung, stellt Red Bull an die Wand. Genau hier, stellt Red Bull an die Wand, RB ist ein Virus. Und auch in diesem Virus findet sich eben dieser Gedanke des gesunden Organismus, der ein gesundes System zerstört. Und dass eben man die Probleme, die es gibt mit dem Weltfußball, ganz einfach lösen kann, indem man diesen Virus entfernt. Also es natürlich auch vollkommen wieder auf diese Logik von Schaffen und Raffen im Kapital gibt. Dass es kein Problem gibt des Kapitalismus, sondern man nur das raffende Kapital entfernen muss. Die Entfernung des raffenden Kapitals fand im Nationalsozialismus mit KZs statt und dementsprechend ist das eben die gleiche ideologische Grundlage, die sich da befindet, die eben sich in anderer Form abgewandelt hat. Und zum Schluss gibt es ein schönes Ding, das ich eigentlich immer beim Thema Rasenballsport Leipzig ans Ende hängen möchte, ist von dem Blog Die schlechtesten Geschichten, die auch was zur RB geschrieben haben und eben zusammengefasst haben, es ist zu kritisieren, dass es möglich ist, den Namen von Fußballvereinen zu kaufen. Ebenso ist es zu kritisieren, dass Entscheidungen im Verein nicht den Fans und vielmehr gemeinsam mit Investoren getroffen werden. Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs ist absolut richtig und angebracht, solange sie mit dem System in Verbindung gebracht wird. Das System heißt noch immer Kapitalismus und der Fußball kann sich und konnte sich diesem System nie entziehen. Wer also RB Leipzig, Hoffenheim und Investorenvereinen den Garaus machen möchte, soll nach dem großen Ganzen greifen. Kommerzialisiert ist jeder Profifußballverein. Und damit wäre ich am Ende des Vortrages.